In Zusammenhang damit, dass die USA mit dem auf die Selbstverteidigung gerichteten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete der DEVRK als Vorwand die internationalen Sanktionen und den Druck darauf maximal verstärken wollen, gab ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK eine Stellungnahme ab. Vom 7. bis 10. Juli prägten viele ausländische Massenmedien mit verschiedenen Titeln, wie Korea erklärte, dass es keinesfalls über ihre Atomwaffen und ballistischen Raketen verhandeln würde, und die interkontinentale ballistische Rakete ist ein Geschenk für die USA, die Stellungnahme in vollem Wortlaut oder in Auszügen. Darunter sind die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Nachrichtenagentur TASS, die Zeitung Zavtra, die Internetzeitschrift Remchichi und die Internet-Homepage Patrioti Moskva von Russland, die Nachrichtenagentur Sana und die Zeitungen Al-Saura, Tishrin und Al-Watan von Syrien, die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die ägyptische Zeitung Al-Misri Al-Yaum, der venezolanische Fernsehsender Vui und die Internet-Homepages der All-Indischen Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und des Nationalen Zuse-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo.